Pyeong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK, der als Leiter der Partei und Staatsdelegation der DVRK zur Teilnahme an den Trauerfeierlichkeiten zum Tod des höchsten Führers der kubanischen Revolution, Fidel Castro Ruz, in der Republik Kuba weilt, traf sich am 3. Dezember jeweils mit dem Präsidenten der Bolivarischen Republik Venezuela, des polynationalen Staates Bolivien und der Republik Nicaragua. Er übermittelte ihnen die herzlichen Grüße von Marschall Kim Jong-un. Die Präsidenten bedankten sich zutiefst dafür und baten den koreanischen Delegationsleiter darum, dem Marschall Kim Jong-un ihre aufrichtigen Grüße auszurichten.